Schön bei euch zu sein. Schön wieder hier zu sein in Stuttgart. You send me an angel. Vielen Dank. Der nächste Song ist für euch so richtig zum Singen. Jetzt seid ihr dran. Hier ist Holiday! Oh, komm! let me take you far.